106. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ob ein Gut ein Körper sei? Ich antworte spät auf deine Briefe, nicht weil ich allzu viel beschäftigt wäre. Diese Entschuldigung lass ja nicht gelten. Ich habe Muße, und alle haben Muße, welche wollen. Keinem gehen die Geschäfte nach. Man macht sich selbst mit ihnen zu schaffen und meint, Beschäftigung sei ein Kennzeichen des Glückes. Was war also die Ursache, dass ich auf das, worüber du mich fragtest, nicht alsbald antwortete? Die Sache fiel in den Zusammenhang meines Werkes, denn du weißt, dass ich die Moralphilosophie umfassend behandeln und alle darauf bezüglichen Fragen erörtern will. Deshalb war ich im Zweifel, ob ich dich hinausschieben oder, bis der gehörige Ort für jene Sache käme, außer der Ordnung dir recht sprechen sollte. Ich fand es artiger, einen so weit herkommenden nicht aufzuhalten. Darum will ich sowohl diese Frage aus jener Reihe zusammenhängender Gegenstände herausgreifen, als auch, wenn es noch mehr dergleichen geben wird, ohne dein Ersuchen dir darüber schreiben. Du willst wissen, was für Fragen das seien? Deren Lösung mehr zur Unterhaltung als zum Nutzen gereicht, wie diejenige, die du aufstellst, ob ein Gut ein Körper sei. Ein Gut wirkt, denn es nützt. Was wirkt, das ist ein Körper. Ein Gut setzt die Seele in Bewegung und gestaltet sie gewissermaßen und hält sie fest, was lauter Eigenschaften des Körpers sind. Güter eines Körpers sind selbst Körper, also auch Güter der Seele, denn auch diese ist ein Körper. Ein Gut des Menschen ist notwendig ein Körper, da er selbst körperlich ist. Ich lüge, wenn nicht das, was ein solches Gut des Menschen nährt und was die Gesundheit des Menschen bewahrt oder herstellt, zu den Körpern gehört. Also ist auch ein Gut desselben ein Körper. Ich glaube nicht, dass du zweifeln werdest, ob Seelen, Erregungen, Affekte Körper seien. Um auch etwas anderes, worauf sich deine Frage nicht bezieht, einzuschieben. Wie der Zorn, die Liebe, die Trauer. Wenn du zweifelst, so siehe zu, ob sie uns nicht die Mienen verändern, die Stirne zusammenziehen, das Gesicht glätten, Röte hervorrufen, das Blut zurücktreten machen. Wie nun? Glaubst du, dass so offenbare Merkmale einem Körper von etwas anderem eingedrückt werden als von einem Körper? Wenn Seelenerregungen Körper sind, so sind es auch Seelenkrankheiten wie der Geiz, die Grausamkeit, verhärtete und unverbesserlich gewordene Fehler. Also auch das Übelwollen und alle seine Arten, die Bosheit, der Neid, der Übermut, also auch die Güter, fürs Erste, weil sie dem Gesagten entgegengesetzt sind und sodann, weil sie dir dieselben Anzeichen gewähren werden. Oder siehst du nicht, welches Leben die Tapferkeit dem Blicke verleiht? Welche Spannung, die Vorsicht, welche Zurückhaltung und Ruhe, die Ehrfurcht, welche Heiterkeit, die Freude, welche Starrheit, die Strenge, welche Unbefangenheit, die Wahrheit. Zu den Körpern also gehört, was die Farbe und die Haltung der Körper verändert, was in diesen seine Herrschaft ausübt. Alle Tugenden aber, die ich aufgeführt, sind Güter und was von ihnen stammt. Ist ein Zweifel darüber, ob das, wovon etwas berührt wird, ein Körper sei? Nur der Körper berührt und lässet sich wieder berühren, wie Lucretius sagt. Alles jenes von mir Genannte aber würde den Körper nicht verändern, wenn es nicht ihn berührte. Es gehört also zu den Körpern. Ferner, was eine solche Kraft hat, dass es antreibt und nötigt und zurückhält und gebietet, das ist ein Körper. Wie nun? Hält nicht die Furcht zurück? Treibt nicht die Kühnheit an? Spornt nicht die Tapferkeit und macht hitzig zum Angriff? Zügelt nicht die Mäßigung und ruft zurück, erhebt nicht die Freude, beengt nicht die Trauer? In allem endlich, was wir tun, gehorchen wir entweder dem Gebote des Lasters oder der Tugend. Was dem Körper gebietet, ist ein Körper. Was einwirkt auf den Körper, ist ein Körper. Ein Gut des Körpers ist körperlich, ein Gut des Menschen ist auch ein Gut des Körpers, also ist es körperlich. Weil ich dir, wie du wolltest, gehorcht habe, so will ich nun selbst sagen, was ich voraussehe, dass du sagen werdest. Wir spielen mit Steinchen. An Unnötigem wird der Scharfsinn geübt. Dergleichen macht nicht tugendhaft, sondern gelehrt. Etwas Klareres, ja Einfacheres ist die Weisheit. Wenige Wissenschaft braucht es zu tugendhafter Gesinnung. Wir aber, wie wir das Übrige bis zum Unnötigen ausdehnen, so die Philosophie selbst. Wie in allem, so leiden wir auch in der Wissenschaft an Unmäßigkeit. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Ende von 106. Brief.